steifer Wind bläst aus Nordwest, treibt Wolkentiere vor sich her. Jeder hält sich am anderen fest, hier an dem aufgewühlten Meer. Die Wellen brechen sich am Strand, dort wo ein Stein den anderen reibt, so dass einmal in ferner Zeit nur feiner Sand noch übrig bleibt. Die Wellen brechen sich am Strand, dort wo ein Stein den anderen reibt, so dass einmal in ferner Zeit nur feiner Sand noch übrig bleibt. Die Arme breite ich weit aus und fühle, dass ich fliegen kann. Möchte zu fremden Ufern hin, gleich dort hinter dem Ozean. Ich küsse dich, schmecke das Salz auf deinen Lippen, deiner Haut, und sehe, dass am Horizont sich dunkel was zusammenbraut. Ich küsse dich, schmecke das Salz auf deinen Lippen, deiner Haut, und sehe, dass am Horizont sich dunkel was zusammenbraut. Du lachst und sagst etwas zu mir, der Wind macht deine Worte stumm. Ich fische Tang dir aus dem Haar und freue mich auf Tee mit Rum.